Andacht vom 6.5.2021, Reinhard Hirtler, zusammengefasst von Margarete, gelesen von Ulla. Jesus ist die Antwort. Es gibt etwas, was mich immer wieder berührt, dass unsere Follower auf Instagram so verbunden sind mit uns. Sie fragen gleich nach, wenn es keine Andachten gibt. Unser Ziel ist, das Internet nicht zu unseren Zwecken zu benutzen, sondern um das Reich Gottes zu manifestieren. Das werden wir tun, bis Jesus wiederkommt. Was ich mit euch teilen will, ist euch vermutlich nicht neu. Ich teile immer das mit euch, was ich morgens von Jesus gehört habe. Paulus sagt: Es oft zu wiederholen, ist mir nicht schwer. Euch aber dient es. Heute früh also saß ich in meinem Stuhl und war mit Jesus zusammen. Er ließ mich auf etwas aufmerksam werden, was ich schon oft in meinem Leben gelesen habe. Mein Lieblingsbuch in der Bibel ist das Johannesevangelium. Jesus ließ mich heute wieder dort hineinlesen. Sicher, ich kenne dieses Evangelium. Aber wenn Jesus mir sagt, ich soll darin lesen, dann tue ich es. Unser Problem ist oft, dass wir zwar im Übernatürlichen laufen wollen, aber dann handeln wir mit unserem Denken. Ich tue das nicht. Ich folge einfach Jesu Stimme und gehorche. Ich sollte heute in den letzten Worten lesen, die Jesus an seine Jünger richtete. Das beginnt in Kapitel 13 und endet in Kapitel 17. Ich fragte, worauf ich meine Aufmerksamkeit richten soll. Er sagte, ich solle mir ansehen, was Jesus vor dem Abendmahl sagte und tat. Schaut, was geschah. Jesus tat die niedrigste Arbeit, die jemand tun kann. Er wusch die Füße seiner Jünger. In unserer Kultur verstehen wir das nicht wirklich. Wir halten Petrus' Ablehnung für übertrieben, dass er sich die Füße nicht waschen lassen wollte. Aber in der jüdischen Kultur wuschen nur die niedrigsten der niedrigsten Sklaven die Füße derer, die ein Haus betraten. Für Petrus war das so. Er hatte alles zurückgelassen, um einem der höchsten Lehrer nachzufolgen. Und nun begab sich genau dieser höchste Lehrer in die Position des Niedrigsten. Das ließ ihn gegen Jesu Handeln aufbegehren. Jesus aber wusch ihnen nicht nur die Füße, er lehrte sie auch eine der kraftvollsten Lektionen. In Kapitel 13, 15 bis 17 sagte Jesus: Ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Unter euch soll es so sein, der Höchste soll euer Diener sein. Danach teilte er ihnen die schlimmste Nachricht überhaupt mit. Euer Herz erschrecke nicht, ich werde weggehen und ihr könnt nicht mit mir gehen. Da kommt Thomas ins Gespräch in Johannes 14,5. Wohin gehst du? Und Jesus antwortet, in meines Vaters Haus, euch eine Wohnung zu bereiten. Letzte Woche war ich in Amerika. Diese Reise war absolut nicht geplant. Meine Frau bekam einen Anruf, dass ihre Schwester im Krankenhaus war. Und 2 Stunden später war sie gestorben. Ich kam abends nach meiner Arbeit ins Haus und hörte diese Nachricht. Da gibt es nichts zu sagen. Ich nahm meine Frau in den Arm und hielt sie fest. Es war ihre einzige Schwester. Als ich meine Frau so in den Armen hielt, gab es nichts zu sagen. Der Heilige Geist sprach in meinem Herzen so klar. Psalm 90, 12. Dort steht: Erinnere uns daran, unsere Tage zu zählen, damit wir weise werden. Er sagte: Reinhard, dein Herz wird immer beunruhigt sein, wenn du das nicht beherzigst. Diesen Psalm schrieb Mose, er betete: Herr, lass uns immer unsere Tage bewusst leben, damit wir weise werden. Lass uns immer erinnern, dass wir jederzeit sterben können. Also, wir flogen zu dieser Beerdigung meiner Schwägerin, die ich herzlich liebte. Ich konnte nicht weinen und nicht trauern. Ich fühlte mich beinahe etwas schuldig vor all den Angehörigen. Und Jesus nahm mich in den Himmel. Und ich sah meine Schwägerin, wie sie mit Jesus sprach und ihren Kopf darüber schüttelte, was auf der Erde geschah. Meine Schwägerin war immer nah am Wort Gottes und sie wollte nichts mit Kirche und Religion zu tun haben. Vor ein paar Jahren hatte meine Frau den intensiven Drang, mit ihrer Schwester zu sprechen. Sie fastete 2 Wochen lang, dann flog sie nach Amerika. Am 2. Tag dort übergab ihre Schwester ihr Leben Jesus. Jahrelang hatten wir ihr das Wort Gottes erzählt, aber vor ein paar Jahren hatte meine Schwägerin ihr Leben Jesus übergeben. Hör mir zu, in den nächsten Jahren wird vieles massiv erschüttert werden durch die Geschehnisse in der Welt. Jesus sagt, wir sollen unsere Herzen nicht erschüttern lassen. Das Erste, was wir tun müssen, ist also, unser Herz auf Jesus zu richten. Jesus redet da über wirklich schlimme Umstände. Ich gehe weg, ihr könnt nicht mit, aber lasst euch in euren Herzen nicht beunruhigen. Wir beten: Jesus, ich will nicht, dass mein Herz beunruhigt ist. Führe mich durch diesen Prozess, dann wird alles gut sein. Mein Herz wird Frieden haben. Hör hin. Jesus bildet Menschen aus, deren Herzen mitten in schlimmen Umständen ruhig bleiben, weil sie den Frieden Jesu haben. Überall auf der Erde stehen Menschen auf, die sich nicht mehr von äußeren Umständen beunruhigen lassen, weil sie auf Jesus vertrauen. Die Kirche hat immer gepredigt, dass unsere Probleme gelöst werden und dass all unsere Umstände sich zum Guten wenden werden. Aber das ist nicht das, was die Bibel sagt. Es gibt viele Stellen darüber, sich im Leid zu freuen. Jakobus sagt, wir freuen uns in Drangsal. Petrus schreibt, freut euch in Anfechtung. Paulus spricht von seiner Freude im Gefängnis. Was sagen sie alle? Sieg, Frieden, Freude gibt es nicht nach dem Sieg über die schwierigen Umstände, sondern in diesen Umständen. Wir brauchen diese Einstellung. Sie garantiert uns die Fülle des Lebens. Erst befiehlt Jesus seinen Jüngern, dass sie sich nicht beunruhigen lassen sollen. Dann sagt er, ich bereite euch eine Stätte im Himmel. Als ich allein bei meiner verstorbenen Schwägerin stand, berührte ich ihren kalten Körper und sagte, du Glückliche, du bist dort, wo ich so gern sein möchte. Ich werde hier mein Leben so führen, dass das Ziel nur das Reich Gottes ist. Wenn dein ganzes Leben auf der Erde vom Blick auf Jesus bestimmt ist, was geschieht dann, wenn in Schwierigkeiten dein Herz berührt wird? Du bist nicht beunruhigt, du kannst so friedvoll sein. Danke, dass du mir genau jetzt meine Stätte im Himmel bereitest. Die Jünger waren so sehr darauf bedacht, ihr Leben hier auf der Erde unter Kontrolle zu bekommen. Das ist schockierend. 3,5 Jahre waren sie mit Jesus gegangen und hatten nichts kapiert. Sie waren beunruhigt, als Jesus davon sprach, dass er weggehen würde. Thomas, der immer ungläubig war, fragte in Vers 5, wie sollen wir den Weg finden? Schau, was Jesus sagt. Ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben. Ich saß gestern im Flugzeug, als ich zurückflog von Natal. Ich dachte über die Bibel nach und war so berührt. Wir lesen oft das Alte Testament und verstehen nicht. Wir lesen Hiob und begreifen nicht, wie Gott all das Schlimme zulassen konnte, was Hiob erleiden musste. Lerne. Hiob ist die Frage. Jesus ist die Antwort. Wir dürfen die Antwort auf unsere Fragen nicht außerhalb von Jesus suchen. Schau, die Umstände sind unsere Frage. Jesus ist die Antwort. Wir aber wollen oftmals eine schlaue Antwort außerhalb der Bibel. Was ich gelernt habe, ist, wenn ich keine Antwort habe, sage ich, dass ich keine Antwort habe. Aber Jesus hat sie. Wir können unsere Antwort immer in Jesus finden. Ist es nicht seltsam, dass wir immer Antworten außerhalb von Jesus wollen? Wir wollen es erkennen. Philippus bekommt diese Antwort. Du gehst 3,5 Jahre mit mir und kennst mich nicht? Wir stellen immer irgendwelche Bibelverse zusammen und meinen, wir studieren die Bibel. Das kann gut sein, aber auch schlecht. Es kann wirklich schlecht und schädlich sein, wenn wir die Bibel ohne den Blick auf Jesus studieren. Schaut, wie viele Christen es gibt, die andere Christen unter Druck setzen, weil sie angeblich die Wahrheit erkannt haben. Warum stützen wir uns nicht einfach auf Jesus? Wir müssen täglich nur Folgendes beherzigen. Jesus, du bist mein Alles, meine Gerechtigkeit, meine Wahrheit, mein Licht. Wenn ich morgen aufstehen und ein Live machen würde, wenn ich erzählen würde, dass Jesus mir begegnet sei und gesagt habe, dass die Kirche eine Kehrtwende machen müsse, dass wir wieder Lämmer in die Kirche bringen müssten, um unsere Sünden zu sühnen, die Menschen würden mich als Heretiker bezeichnen. Komisch, dass ein Teil des Gesetzes als Häresie entlarvt wird und andere Teile nicht. Was will ich sagen? Jesus ist genug. Er ist einfach genug. Alles ist in Jesus. Wenn du deine Antwort gerade nicht in ihm findest, suche sie nirgendwo anders. Wenn du keinen Frieden in Jesus findest, wenn du keine Versorgung in ihm findest, hör auf, von ihm wegzuschauen. Alle Lösungen sind nur in ihm. Konzentriere deinen Blick auf die Ewigkeit und auf Jesus. Wenn ich keine Antwort bei Jesus finden kann, weißt du, was ich tue? Ich sage einfach, ich verstehe es nicht. Ich muss es nicht verstehen. Warum brauchen wir auf jede Frage eine Antwort? Warum reicht uns nicht die einfache Antwort des Evangeliums, dass Jesus genug ist? In Jesus finden wir Vergebung und alles andere, was wir brauchen. Wenn wir ihn einmal zum Zentrum unseres ganzen Lebens gemacht haben, die Welt um uns herum kann toben. Wir sind in Ruhe und Frieden. Es ist krass, wie sehr wir durch Religion verkorkst sind. Wenn wir einen guten Tag hatten, die Bibel gelesen und gebetet hatten, meinen wir, Gott sei jetzt stolz auf uns. Wenn wir einen schlechten Tag hatten mit schlechten Entscheidungen, denken wir, Gott sei nun ärgerlich mit uns. Wir bringen Gott auf unser Level herunter. Das ist eins der großen Probleme in unserem Denken und Leben. Eine der größten Offenbarungen war für mich diese. Gott zeigte mir, ich liebe dich, weil ich Liebe bin, nicht weil du so gut bist. Das hat mir sehr geholfen, den Blick von mir wegzuwenden. Ich habe viel Intimität mit Gott und mit dem Heiligen Geist, aber meinen Fokus muss ich auf Jesus wenden. Denn er hat alles vollbracht und er bringt mich zum Vater. Wenn wir das kapieren, werden wir auch eine wunderbare Beziehung zum Vater und zum Heiligen Geist haben. Denn der Heilige Geist wird immer auf Gott hinweisen. Konzentriere dich auf Jesus, sonst wird dein Herz in den nächsten paar Jahren sehr beunruhigt werden. Wenn du ehrlich bist, musst du immer neu feststellen, dass du dich beunruhigen hast lassen, weil du deine Augen von Jesus weggelenkt hast. Was beunruhigt uns? Die schlechten Nachrichten. Das ist nicht wahr. Ich habe keinen Job, wovon soll ich meine Rechnungen bezahlen? Falsch. Ich habe einen lieben Angehörigen verloren. Falsch. Wir haben Probleme, weil wir unsere Augen von Jesus weggewandt haben. Paulus sagt, wir brauchen uns nicht um unsere Umstände zu sorgen. Paulus konnte alle Umstände ertragen, weil er seine Augen auf Jesus gerichtet hatte. In Philipper 3, 12 und 13 schreibt Paulus, nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre. Ich jage aber danach, dass ich das auch ergreife, wofür ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Ich strebe danach, dass ich ihn kenne, dass ich ihn immer mehr erkenne. Ich glaube, dass niemand Jesus so kannte wie Paulus. Und dieser Mann rief in seinem Herzen, ich muss ihn besser kennenlernen. Das ist meine Abhängigkeit von Jesus. Je besser ich ihn kenne, desto stärker ist mein Bedürfnis, ihn kennenzulernen. Dann ist mein Herz in Frieden. Friede ist nicht die Abwesenheit von Umständen, sondern die Gegenwart des Friedenskönigs in meinem Herzen. Also, schauen wir auf Jesus, beständig. Ich möchte eine Revolution unter den Christen starten. Die Danke-Jesus-Revolution. Stellt euch vor, alle Christen sagen von morgens bis abends, Danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus. Die Umstände werden schlimm und wir sagen nur, Danke, Jesus. Dann würde die Gegenwart Jesus so nah sein, dass unsere Umstände keine Rolle mehr spielen. Ich erzähle euch von der EPS, der Schule des Prophetischen und Übernatürlichen. Ich liebe dort wirklich alle Leute. Alle, die kommen. Ich habe keine Favoriten. Aber eine Studentin fällt mir auf. Sie beendete das Studium in der EPS letztes Jahr. Sie heißt Jennifer und ist 25 Jahre alt. Sie wurde während der EPS schwanger. Das hatte sie sich auch gewünscht. Alle Studenten freuten sich mit ihr und feierten. Und sie verlor ihr Baby während der EPS. Die Art, wie sie sich mitten in ihren Umständen auf Jesus konzentrierte, war aufsehenerregend. Sie vertraute Jesus inmitten dieses Verlusts. Sie sagte zu mir, mein Kind ist nicht tot, es ist bei Jesus. Und wir beobachteten ihre Reife in Jesus. Jetzt wird sie bald ein Kind gebären. Ihr Mann hat Arbeit bei uns. Am Sonntag sandte Jennifer mir eine Nachricht. Reinhard, heute hat mein Mann Geburtstag, aber er ist unterwegs, weil er in deinem Werk arbeitet. Mein Mann ist nicht da und unser Baby kann bald geboren werden. Es ist noch nicht einmal alles vorbereitet für das Baby, aber ich bin so aufgeregt und so voller Glück und Freude. Ich bin nicht traurig oder ärgerlich, ich freue mich einfach. Denn ich weiß, dass Jesus mit meinem Mann ist und er wunderbare Dinge tut für Jesus. Sie war so glücklich darüber, dass ihr Mann weder an seinem Geburtstag noch zur Geburt des Kindes da sein konnte. Ihre Augen sind so auf Jesus fokussiert, dass nichts sie betrüben oder beunruhigen kann. Leute, die Welt wird nicht besser, sondern schlimmer. Aber was macht das aus? Solange wir Jesus haben, wird uns nichts beunruhigen können. Ich bin so viel unterwegs und mein Herz wird wirklich schnell beunruhigt. Dann muss ich mich auf Jesus zurückbesinnen und auf ihn schauen. Ich muss so leben, weil mein Leben so ist. Lasst uns Jesus immer vor unseren Augen behalten. Lasst uns eine Danke-Jesus-Revolution beginnen. Von morgens bis abends lasst uns ihm danken. So blicken wir beständig auf ihn. Lasst uns das zu einer Gewohnheit werden. Ich zähle auf euch. Dann von Matthäus, dem Übersetzer ins Portugiesische. Ich möchte bestärken, was Reinhard gesagt hat. Ich lehre viele Menschen in Brasilien. Jesus kam nicht, um eine andere Lebensphilosophie zu bringen. Denn eine Philosophie ist etwas, worüber man mit dem Verstand diskutiert. Jesus kam, um uns ein neues Lebensmodell zu bringen. Die gleiche Einladung gab uns David im Psalm 34,9. Kostet und seht, wie gut der Herr ist. Kosten bedeutet nicht, es zu ahnen, sondern zu erleben. Die Einladung in der ganzen Bibel ist, die Güte Gottes zu erleben und zu erfahren. Wie Hiob sagte, ich will keinen Gott mehr, den ich nicht kenne. Ihr müsst kosten und erfahren, wie gut Gott ist. Amen.